Hinein ins Gebrüll der tobenden Schlacht marschieren die Söhne der Arbeitermacht. Im Herzen den Sitt, auf den Lippen das Lied. Der Tod ist nicht wichtig, das Leben schnell flüchtig. Doch lieber den Tod als Fronherrenbrot. Aus dem Herzblut der Proleten sprießt mit starker Leidenschaft. Wetterharter, guter Samen, Brot aus Kampf und Leidenskraft. Die Sonne versinkt, das Lied es verklingt, die Posten stehen wachsam, Gewehrschuss bereit. Für Freiheit und Brot, für bessere Zeit. Die Posten stehen wachsam, Gewehrschuss bereit.